Hallo, ja, ihr seid auf der Seite, ich habe keine Ahnung, ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß selber nicht, wie meine Seite heißt. Cool, jetzt darf ich das erstmal schreiben. Gott. Ist ja auch sehr schlau, wenn ich nicht weiß, wie die Seite heißt, dass ich das schreiben kann. Ach, da. Ihr seid auf der Seite Music is my love forever. .gmail.com. Ja. Ich bin die Mira. Steht das da, ja. Ja, über mich lesen. Ja, ich halt so. Oh, ich bin so unvorbereitet. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Also, ja, ich dachte mir, ich mache ein Video und dann. Ja, ich weiß nicht. Dass ihr einfach mal meine Stimme hört, weil mir total langweilig ist gerade. Es ist 5 vor halb 9. 20.02. Egal. Und ja. Mir ist total langweilig. Langweilig. Langweilig. Ich weiß nicht, wie das heißt, ey. Voll kacke. Ja. Und. Hallo. Das hat so keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Aber mir ist so langweilig. Und wenn ihr es euch antun möchtet, wäre ein Problem. Okay, und ja. Schaut euch die Page an. Ihr seid eh auf der Page. Also schaut sie euch die gerade an. Ja. Und da steht auch. Über mich, klick. Ach ja, und ich liebe Screamo. Ja, ich liebe Screamo. Wie BMTH. Bring me the horizon. Scheiße, meine Stimme kackt ab. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Askin Alexandria oder so, keine Ahnung. Black Veil Brides. BOTDF, Blood on the Dance Floor halt. Was höre ich noch? Skrillex. My name is Skrillex. Ich mache keine Werbung. Okay, und ja. Nee, so egal hier. Ja, und weil mir noch mehr langweilig ist, soll ich euch jetzt was machen. Ich gucke gerade ein Let's Play von Zombie. Ja. Ich glaube, ich packe den Link mal in die Beschreibung oder so. Ist mir auch egal. Let's Adventure Yo Minecraft. Folge 94. Part 3. Crazy Kevin 91. Der heilige Apfel. Mit Rammschnitz LP. Ja. Ich bin auf Morphex. Ja. Skrillex. Mein Name ist Skrillex. Skrillex. Best Boost HD. Und dann auf Music is my life forever. Ja. Und. Ich habe mir heute ein neues Headset gekauft. Ja, sehr interessant. Okay, ich sag dir jetzt mal Tschüss und viel Spaß noch auf der Page oder so. Und schönen Tag noch, schönen Abend noch, schöne Nacht noch. Was weiß ich, schönen Morgen noch oder so. Okay. Bye, bye. Ha, lustig. Total lustig.